Noch höhere Kunst wird gefordert, noch undurchsichtiger muss die Maske des eingeweihten Jesuiten sein, der im Weinberg des Herrn mitten unter den Ketzern für den Orden arbeiten muss, ohne dass diese je seinen fanatischen Hass spüren. Das will jahrzehntelang erlernt sein, wenn es je erlernt werden soll. Man stelle sich vor, dass zum Beispiel solch ein eingeweihter Jesuit, ein protestantischer Geistlicher, noch dazu ein Verheirateter sein soll. Eine vom General befohlene Ehe verträgt sich, wie wir noch sehen werden, mit dem Keuschheitsgelübde des Jesuiten. Auf Befehl seines Generals muss er diese Rolle spielen und darf nie, auch nicht seiner nächsten Umgebung, seiner Ehefrau, seinen Ketzerhass verraten. Eine solche Meisterschaft der Verstellungskunst kann nur schwer erreicht werden. Sie ist seelenmörderisch und die Seele des Jesuitenzöglings stirbt auch nicht gerne und leicht. Auch deshalb muss der Jesuit vom ersten Augenblick des Noviziates an in einer niemals im Leben unterbrochenen, pflichtgemäßen gegenseitigen Bespitzelung stehen. Das Grauen vor dieser Spionage, die dem Lehrer von Seiten der Schüler, dem Oberen von Seiten der Laienväter, dem Kameraden unter sich immerwährend droht, ist es, das am eindringlichsten den Novizen zum Austritt bewegen möchte. Doch es wird gar sehr dafür gesorgt, dass das Kind nie auf den Gedanken kommt, nie den Mut fasst, sein Sehnen zur Tat zu machen. Fast täglich wird, meist beim Mittagsmahl, den Zöglingen aus der Annue Tristae vorgelesen, das heißt aus einem handschriftlichen Verzeichnis all der Unglücksfälle, welche die Jesuiten betroffen haben sollen, die den Orden wieder verlassen haben. Sattsam wird in diesem Traktätlein auch darauf hingewiesen, dass dem, der den Orden verlässt, nicht nur die Höllenstrafen bevorstehen, sondern dass auch der Papst solche Abtrünnige exkommuniziert. Ja, die Kinder bekommen zu hören, dass der Papst Paul III. Eine für diesen Juden sehr bezeichnende Bulle erlassen habe, mit der Bestimmung, dass der General noch über die Strafe der Exkommunikation hinaus den Ausgetretenen verhaften, der Disziplin wieder mit gehörigen Strafen unterwerfen und dazu den weltlichen Arm anrufen solle. Das genügt, es tut seine Wirkung auf die verschüchterten Knaben. Abwechselnd mit solchen Verängstigungen wird ihnen immer und immer wieder versichert, wie hoch geehrt und wie glücklich sie sich alle preisen müssen, zum Orden berufen zu sein, der die ewige Seligkeit selbstverständlich allen verbürge, aber auch auf Erden alles Große geschaffen habe, was nur je geschaffen wurde. Durch die fromme Geschichtsfälschung wird jeder Jesuit zum Großen und Heiligen, jeder nicht-jesuitische Katholik zum Kleineren und jeder Ketzer oder Heide zum Schwachkopf oder Verbrecher. Durch solche Lehren soll die aufgeblähte Eitelkeit geweckt werden und als Hüter vor der Ausgangspforte der Hallen Loyolas gleich neben der großen Angst stehen, damit nur ja keiner der Armen in die Freiheit flieht. So gewöhnt sich der Novize an das Grauen vor der Spionage und allem Übrigen und bleibt im schwarzen Zwinger. Aber noch ein weiteres ist erreicht, außer dem Zertreten des Stolzes und der Ehrlichkeit, außer der dauernden Kunst der Verstellung. Überall, wo sonst mehrere Menschen zu gemeinsamem, leidreichen Leben vereint sind, in Anstalten bis hin zu den Zuchthäusern, erwächst der straffen Ordnung die größte Gefahr durch den Zusammenschluss der Leidensgefährten zu gemeinsamer Abwehr. Der Jesuitenorden erreicht durch die Anzeigepflicht aller gegen alle, dass um jeden einzelnen Novizen und erst recht später eine unsichtbare Mauer, das Misstrauen, errichtet ist. So ist jeder in dieser Schar immer in einer Einzelhaft, die ebenso strenger, aber seelenmörderischer ist als jene der Kartäuser. Nicht umsonst ist der Kartäuserorden der einzige, zu dem der Jesuit übertreten darf. Ewiges Schweigen und Einzelhaft sind auch über ihn verhängt, so geschwätzig sich der Einzelne auch geben mag und so ununterbrochen er unter Menschen lebt. Doch dies Misstrauen vereinsamt die jungen, noch nicht abgestorbenen Novizen noch nicht genügend. Es besteht bei ihnen allen noch die Gefahr, dass trotz der errichteten Mauern der schwache Schatten einer Zuneigung, einer Freundschaft auftauchen könnte. Das darf aber nun ja nicht sein. So wie er von einer Arbeit zur anderen wechselt, wechselt auf Befehl die Zusammensetzung der Gruppen der Novizen. Sehr kurz bemessen ist die Erholungszeit, sie darf nicht etwa zu dem Verderben Anlass sein, dass ein matter Ansatz von Kameradschaft unter der Schar der gegenseitigen Spione erwachen kann. Die freie Wahl des Genossen für die kurze Erholungszeit ist verboten. Und jede Woche wechselt überdies die Gruppe, der er zugeteilt wird. Wie das Steinchen eines Kaleidoskopes, das wir drehen, so wandert er wurzellos und heimatlos gewordene Novize von Arbeit zu anderen Arbeit, von Raum zu Raum, von Erholungsgruppe zu Erholungsgruppe und später im Leben von Land zu Land. In den Satzungen des Ordens steht das Freundschaftsverbot mit den Worten, Zitat, »Fühlt jemand, dass er für einen anderen der Unsrigen eine besondere Neigung, gleichsam Sympathie empfindet, so soll er gleich von Anfang an allen Verkehr mit ihm abbrechen. Alle soll man mit ein und demselben Geiste, uno spiritu, umfassen. Zitat Ende. Durch die Spionage wird also in allen Novizen der Stolz, die kameradschaftliche Gesinnung, die Offenheit und Ehrlichkeit und somit gerade all das, was in dem germanischen Rasseerbgut besonders vorherrscht, gemordet. Hierdurch erst ist nun der deutsche Novize von seinem Blute für immer getrennt. Zwar hat er sich von Anbeginn getreu der Satzung befleißigt, kein ungebührliches, verderbliches Gefühl zu seinem Volke und seiner Sippe mehr in sich zu dulden, aber im Innern seiner Seele waren die ererbten Charaktereigenschaften noch stark bewusst. Und so drohte hierdurch jederzeit ein Heimweh zu den Seinen, ein Aufleben der Stimme seines Blutes. Das ist nun anders geworden, da er sich so gut verstellen und seinen Kameraden so feige hinter dem Rücken verraten und anzeigen lernte, da er dauernd seinen Stolz durch das fortwährende Umspitzeltwerden gedemütigt sieht. Nun er nicht mehr schamrot wird, wenn er andere belauscht und aushorcht und zum Oberen läuft mit dem Erhaschten, nun erst ist er dem Orden ganz sicher. Ein Gefühl zu Volk und Sippe, zu den Eltern, kann niemals mehr in ihm aufleben. Er hat sogar einen sehr ernsten Grund, jeden Gedanken an die Seinen, die sein Verhalten schäbig, schimpflich, feige und ehrlos nennen würden, in sich zu ersticken. Nie kann der Wunsch in ihm auftauchen, ihnen noch einmal in die offenen, ehrlichen Augen zu blicken und ihren Stolz zu erleben. Ja, es lebt auch in seiner sterbenden Seele das Gesetz, dass er sogar dieses Blut, das Germanenblut, eher hassen muss, denn die Menschenseele hasst in einer anderen all die wertvollen Charakterzüge, die sie in sich gemordet hat. Er verspricht somit, einer der tüchtigsten und zuverlässigsten zu werden in der Leichenhalle Loyolas, in der er vor allen anderen am schwersten und am langsamsten zu dressieren ist.